Erstens sind die Botschaften, die Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem erhielt, als Usia, Jotem, Ahas und Hiskia Könige von Juda waren. Zweiter, hört zu, Himmel und Erde, denn der Herr hat gesprochen, ich habe Kinder großgezogen, aber sie haben sich gegen mich aufgelehnt. Dritter, ein Stier kennt seinen Herrn und ein Esel die Futterkrippe seines Besitzers, aber Israel versteht es nicht, mein Volk achtet nicht darauf. Vierter, wehe der sündigen Nation, dem Volk voller Schuld, den Kindern, die Böses tun und Gott nicht ehren. Sie haben den Herrn verlassen, den Heiligen Israels beleidigt und sich von ihm abgewandt. Fünfter, warum solltet ihr noch bestraft werden, weil ihr immer weiter ungehorsam seid? Euer ganzer Kopf ist krank und euer ganzes Herz ist schwach. Sechster, von den Füßen bis zum Kopf ist nichts Gesundes an euch, ihr habt Wunden, Striemen und offene Stellen, die nicht gereinigt, verbunden oder mit Öl behandelt wurden. Siebter, euer Land ist eine Wüste und eure Städte sind durch Feuer zerstört. Fremde essen die Ernte von euren Feldern, während ihr zuseht, es ist eine Zerstörung wie in Sodom. Achter, nur Zion ist übrig geblieben, wie eine kleine Hütte in einem Weinberg oder auf einem Gurkenfeld, wie eine Stadt, die belagert wird. Neunter, wenn der Herr der Heere uns nicht einen kleinen Rest übrig gelassen hätte, wären wir wie Sodom und Gomorra geworden. Zehnter, hört das Wort des Herrn, ihr Herrscher von Sodom. Hört auf die Lehre unseres Gottes, ihr Volk von Gomorra. Elfter, was soll ich mit all euren Opfern, sagt der Herr. Ich habe genug von euren Brandopfern von Widdern und dem Fett von gemästeten Kälbern. Ich freue mich nicht über das Blut von Stieren, Lämmern und Böcken. Zwölfter, wenn ihr kommt, um vor mir zu erscheinen, wer hat euch gebeten, meine Vorhöfe so zu betreten? Dreizehnter, bringt keine wertlosen Opfergaben mehr, ich hasse euren Weihrauch. Neumondfeste, Sabbate und eure Versammlungen kann ich nicht ertragen, wenn ihr Unrecht tut und gleichzeitig Feste feiert. 14. Ich hasse eure Neumondfeste und eure anderen Feste. Sie sind mir eine Last geworden, und ich bin es müde, sie zu ertragen. 15. Wenn ihr eure Hände zum Gebet ausbreitet, werde ich meine Augen vor euch verbergen. Auch wenn ihr viel betet, werde ich euch nicht hören, denn eure Hände sind voller Blut. 16. Wascht euch und reinigt euch. Hört auf, Böses zu tun, und entfernt eure bösen Taten aus meinen Augen. 17. Lernt, Gutes zu tun. Sucht Gerechtigkeit. Helft den Unterdrückten. Setzt euch für Waisen und Witwen ein, damit sie Gerechtigkeit erfahren. 18. Kommt, lasst uns miteinander reden, sagt der Herr. Auch wenn eure Sünden rot wie Scharlach sind, können sie weiß wie Schnee werden. Und wenn sie rot wie Purpur sind, können sie wie Wolle werden. 19. Wenn ihr bereit seid und gehorcht, dann werdet ihr die guten Dinge des Landes genießen. 20. Aber wenn ihr euch weigert und ungehorsam seid, dann werdet ihr durch das Schwert sterben. Das hat der Herr selbst gesagt. 21. Wie ist die treue Stadt zu einer Hure geworden, die voller Recht und Gerechtigkeit war, aber jetzt ist sie voller Mörder. 22. Dein Silber ist zu wertlosem Blei geworden, und dein guter Wein ist mit Wasser verdünnt. 23. Deine Beamten sind Rebellen und Freunde von Dieben. Sie alle lieben Bestechung und suchen nur ihren eigenen Vorteil, aber sie helfen Waisen nicht zu ihrem Recht, und die Anliegen der Witwen interessieren sie nicht. 24. Deshalb sagt der Herr der Heere, der Mächtige Israels, ich werde mich an meinen Gegnern rächen und meine Feinde bestrafen. 25. Ich werde meine Hand gegen dich wenden und dich reinigen wie mit Lauge, um alles Unreine und alles Blei aus dir zu entfernen. 26. Ich werde dir wieder Richter geben wie früher und Ratsherren wie am Anfang. Danach wird man dich Stadt der Gerechtigkeit und treue Stadt nennen. 27. Zion wird durch Gerechtigkeit gerettet werden und diejenigen, die umkehren, werden durch Gerechtigkeit befreit. 28. Aber Rebellen und Sünder werden alle zusammen vernichtet werden, und diejenigen, die den Herrn verlassen, werden zugrunde gehen. 29. Denn ihr werdet euch schämen wegen der heiligen Bäume, die ihr so sehr geliebt habt, und ihr werdet wegen der Gärten erröten, die euch so gefallen haben. 30. Denn ihr werdet wie ein Baum sein, dessen Blätter welken, und wie ein Garten, der kein Wasser hat. 31. Die Mächtigen werden wie trockene Stroh sein und ihre Taten wie Funken. Beides wird zusammen verbrennen, und niemand wird es löschen können.